3, 4. Das Buch. Die Bücher. Der Schwamm. Die Schwämme. Der Stuhl. Die Stühle. Das Wort, die Wörter. Die Stadt, die Städte.